Der Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas veranstaltete am 7. und 8. Dezember im Kreis Onsen einen nationalen wissenschaftlich-technischen Kongress des Bereiches Salzproduktion. Aus verschiedenen Einheiten wie der Kim Il-sung-Universität und dem Geologie-Institut bei der Staatlichen Akademie der Wissenschaften nahmen die Mitarbeiter, Dozenten, Forscher, Techniker, Doktoranden und Studenten an dem Kongress teil. Es wurden mehr als 60 Dissertationen über die Erfolge bei den wissenschaftlich-technischen Fragen der Salzproduktion veröffentlicht. Wichtigste Themen waren, wie Salinen die unterirdische Säule erkunden, die neue Methode zur Salzgewinnung durch Säule aktiv einführen und die komplexe Mechanisierung und Verwissenschaftlichung der Salzproduktion realisieren können. Den Teilnehmern mit ausgezeichneten Abhandlungen wurden die Zertifikate und Preise verliehen.